Russland Stadt und Land gefahren. In Russland Städten bauten wir das Zelt. Oft, wenn wir in den weiten Wäldern waren, ganz wie ein Ruf von anderen verweht. Oh, dass uns einst das Glück daheim verwehrte und heiß uns bisher ein geliebter Mund. So bist du Deutschland, schönstes Land der Erde. So bist du Deutschland, schönstes Land der Erde. Wo bist du, Deutschland, schönstes Land der Erde?